Nehmen wir an, diese Welt wäre fair, diese Welt wäre gerecht. Nehmen wir an, Web wäre mehr als Gelaber, wäre mehr als Geschäft. Nehmen wir an, dass es dich nicht mehr gäbe. Nehmen wir an, du wärst weg. Das wäre eine schöne neue Welt. Es wäre eine schöne neue Welt. Eine schöne neue Welt. Und du willst ein Rapper sein, ich fühl dich auf den Zahnuriesel. Was für Legende, Menschen reden über mich, als wäre ich ein unerklärliches Fabelwesen. Laber nicht, deine Braut hat ein asymmetrisches Blaseface. Es aussieht, als esse sie zum Frühstück morgens einen Magenheber. Ah, sie mag nicht jeden, nur jeden mit einem Schwanz. Sie wird durch die Lüfte wirbelt wie beim brasilianischen Capoeira. Frag mich, wieso das Piano hier so mollig ist. Der Witz versteckt sich im düsteren Gewand, als wäre er von Hagen. Rita Lamus im Videos, doch im Alltag eher mag es sehr. Rap-Update titelt nun dieser Rap-Tune sein Rasenmäher. Seine Bitch lässt sich betatschen wie ein zahmes Meerschweinchen. Macht die Nacht im Club durch und übel aus dem Rachen. Morgens nach starker Blähung. Sie nennt meine Kunst enttartet, wären glücklich sie zu verbrennen. Meine Stimme schneidet durch den Beat wie ein scharfes Schwert. Rapper quatschen, aber immer das gleiche wie ja und yeah. Ich warte nur, bis sie sich gegenseitig auslöschen wie Phasendreher. SAV. Nehmen wir an, diese Welt wäre fair, diese Welt wäre gerecht. Nehmen wir an, wir wären mehr als Gelaber, wir wären mehr als Geschäft. Nehmen wir an, dass es dich nicht mehr gäbe. Nehmen wir an, du wärst weg. Das wäre eine schöne neue Welt. Das wäre eine schöne neue Welt. Eine schöne neue Welt. Na, was ist denn los, Kleiner? Deutsche Rapper haben Ghostwriter. Machen auf der Bühne auf Tape weiter. Alle nur noch Statements und so weiter. In der schwulen Szene kennt man sie, weil sie gern ein viel zu kleines Hemd anziehen. Doch ich hab kein Mitleid, keine Empathie, bis eines Tages meine Seele aus dem Fenster fliegt. Und du willst dann noch ein Huhn mit mir rupfen, doch ich kann dir nur anbieten, meine Schuhe zu putzen. Um mich aufzuhalten, musst du besser Kugeln benutzen. Keine Gegner, alles Huren und Nutten. Und dann hör ich diesen Song und da disst er mich, denn mein Erfolg macht ihm schlechte Laune. Ist okay, doch lass die Mutter aus dem Spiel oder meine Mutter haut deiner Mutter auf die Schnauze. Nehmen wir an, diese Welt wäre fair, diese Welt wäre gerecht. Nehmen wir an, wir wären mehr als Gelaber, wir wären mehr als Geschäft. Nehmen wir an, dass es dich nicht mehr gäbe. Nehmen wir an, du wärst weg. Das wäre eine schöne neue Welt. Das wäre eine schöne neue Welt. Eine schöne neue Welt. Ich nehme an, nebenan, Überholspur geht's nicht weiter. Ich will nur auf die Karriereleiter. In einer Szene ohne Wegweiser, voller Quälgeister, redet weiter. Ah, als ich klein war, war Leben leichter und ideenreicher, alle ehreicher. Yeah, ich geb der Platte eine B-Seite. Täglich streiten, alleine aber Che Guevara. Ah, meine Kinder sind wie Seefahrer, auf hoher See, aber ohne ne Magnetnadel. Frage, soll ich ihnen sagen, es kommt Tornados in einer Welt voller Pablos und Sopranos? Check die Kollabos, es sind MVPs und Allstars. Rap-Musik ohne MTV-Reporter. Ich geh ans Mic für die Jugend, nicht mehr hörbar. Alte Schule, aber New World Order. Oh. Nehmen wir an, diese Welt wäre fair, diese Welt wäre gerecht. Nehmen wir an, wir wären mehr als Gelaber, wir wären mehr als Geschäft. Nehmen wir an, dass es dich nicht mehr gäbe. Nehmen wir an, du wärst weg. Das wäre eine